2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Man kann aus einer Handschrift wie der des Prozess, in der es im Großen und Kleinen drunter und drüber geht, nicht einfach ein Buch machen. Roland Reuss, Kafka-Forscher. Zu Beginn die Erkenntnis, Franz Kafkas Roman Der Prozess, so wie wir ihn kennen, existiert nicht. Kafkas Prozess, Geschichte eines Fragments, von Mira Alexandra Schnorr. Ein zusammengefalteter, mit Tinte geschriebener Zettel. Liebster Max, meine letzte Bitte. Alles, was ich in meinem Nachlass an Tagebüchern, Manuskripten, Briefen, Fremden und Eigenen, Gezeichnetem und so weiter findet, restlos und ungelesen zu verbrennen. Ebenso alles Geschriebene oder Gezeichnete, das du oder andere haben. Briefe, die man dir nicht übergeben will, soll man wenigstens selbst zu verbrennen sich verpflichten. Dein Franz Kafka. Max Brod hat es nicht getan. Max Brod, der Freund und Förderer, Brief- und Gesprächspartner, spätere Herausgeber und Biograf, ignorierte diese Bitte. Er vernichtete nicht ein einziges Blatt. Im Gegenteil, er versuchte, alles zusammenzutragen und zu bewahren, was Franz Kafka geschrieben hatte. Brods Ungehorsam ist es zu verdanken, dass das Werk eines der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts erhalten blieb. Die meisten der Schriften tragen aber wie ein unsichtbares Zeichen das Verbot Kafkas mit sich, nicht zum Lesen bestimmt. Vielleicht wurde dieses Menetekel zur Quelle der langjährigen, bizarren Verwicklungen, in die der Nachlass seither verstrickt ist. Da gibt es zum einen den verwirrenden rechtlichen Streit um den Besitz der Manuskripte. Einige Zeitungsüberschriften der letzten Jahre. Wem gehört Kafka? Die Zeit, 21. November 2009. Umstrittener Kafka-Nachlass könnte der israelischen Nationalbibliothek gehören. Haaretz, 20. Januar 2010. Israel fordert die Rückgabe des Prozessmanuskripts von Deutschland. Haaretz, 16. Oktober 2009. Kafkas Manuskripte sind Weltkulturerbe. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. August 2010. Daneben stehen die literaturwissenschaftlichen Fragen nach Gestalt und endgültigem Text der Prosafragmente, die sich dadurch ergaben, dass Kafka die wenigsten seiner Werke einer abschließenden Redaktion unterzog. Für Interpretationen und Spekulationen schuf er mit seinen unvollendeten Werken ein unendliches Feld. Der größte Teil der Texte, die Kafka nach seinem Tod 1924 hinterließ, besteht aus unveröffentlichten Manuskripten, darunter zahlreiche fragmentarische Erzählungen, Aphorismen, Tagebucheintragungen, weit über 1000 Briefe und die drei großen Romane »Der Verschollene«, »Das Schloss« und »Der Prozess«, ein Romanfragment. Oder »Es gibt Dinge, die an nichts anderem als an sich selbst scheitern«. Im Allgemeinen ist ein Romanfragment ein unvollendeter Text, der zum Ende hin zerfranst, abbricht, der offen bleibt. Nicht so Kafkas Prozess. Er ist erst einmal eine Sammlung von Manuskriptseiten, von Konvoluten aus Texten, die von Kafka nur oberflächlich geordnet wurden. Der Roman, so wie wir ihn seit der ersten Edition von Max Brod kennen, ist eine Konstruktion, die nicht von Kafka stammt, sondern zunächst von Brod, später von anderen Herausgebern geschaffen wurde. Wer den Roman konstruieren wollte, musste ihn verändern, musste weitgehende inhaltliche Entscheidungen treffen und Eingriffe vornehmen. Seit dem Erscheinen der Edition des Prozess von Roland Reuss und Peter Stengle im Frankfurter Strömfeld Verlag aus dem Jahr 1997 ist diese ungewöhnliche Textbasis für jeden einsehbar, denn in dieser Ausgabe, die der Kafka-Forscher Hartmut Binder eine editorische Großtat nannte, wird der Text erstmals so dargeboten, wie er von Kafka hinterlassen wurde. Kafkas Prozess, das sind 16 Konvolute mit unnummerierten handschriftlichen Manuskriptseiten. Kafka hatte das Romanfragment in 10 Quarthefte geschrieben, in denen er gleichzeitig auch andere Texte notierte. Die Seiten des Romans trennte er später aus den Heften heraus, um sie in die 16 Konvolute einzusortieren. Die einzelnen Konvolute versah Kafka mit Umschlagblättern oder Vorsatzpapieren, auf denen er stichwortartig den Inhalt notierte. Eine Abfolge wurde von Kafka nicht bestimmt. Die Konvolute bestanden teils aus fertigen Kapiteln, teils aus unfertigen, abgebrochenen, teils aus mehreren Seiten, teils aus nur einem Blatt. Doch halt! Man kann nicht von vollendet oder unvollendet sprechen, wenn eine Endredaktion des Autors gar nicht stattgefunden hatte. Da der Arbeitsprozess nicht abgeschlossen wurde, können auch die Kapitel nicht vollendet sein. Eines der Konvolute enthält den vorläufigen Beginn des Romans. Vorläufig, weil wir nicht wissen, ob Kafka seinen Roman tatsächlich mit einem der berühmtesten ersten Sätze der Literaturgeschichte begonnen hätte. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Ebenso wie einen vorläufigen Anfang gibt es ein vorläufiges Ende, das die Geschichte um den Protagonisten Josef K. mit seiner Hinrichtung in einem Steinbruch abschließt. Viele Interpreten hielten den Roman damit in seiner Makrostruktur für abgeschlossen, aber man muss nach dem Blick auf die tatsächliche Materiallage einräumen, dass auch diese Annahme nur eine vorläufige sein kann. Deutlich fragmentarischer als in seiner Makrostruktur ist der Roman in seinem Inneren. Der Kafka-Herausgeber Roland Reuß: Kafkas Roman ist in Mikro- und Makrostruktur Fragment geblieben. Die Handschrift fügt sich nicht dem Leitbild eines linear fortlaufenden Prosatextes, wie es dem Medium und der Materialität des Buches entspräche. Außer wenigen Ansätzen zu einer ersten redaktionellen Überarbeitung ist das als Roman intendierte Manuskript von Kafka nicht weiter durchgesehen worden, und es wäre heute nur die Hybris einer sich selbst missverstehenden Editorik, nachträglich im Namen Kafkas die hinterlassene Schrift einer Redaktion zu unterziehen, von der Kafka selbst die Finger gelassen hatte. Aber nicht nur die Handschrift des Prozess gibt Anlass zu zahlreichen Spekulationen und Interpretationen. Undurchsichtig, widersprüchlich, ja geradezu Kafkaesk ist auch der Weg, den der Roman von den ersten Anfängen seiner Niederschrift bis zum heutigen Tag genommen hat. Als Franz Kafka mit dem Schreiben begann, hatte er bereits Erfahrungen mit der Arbeit an einem großen Roman gesammelt. Er war an seinem ersten Roman »Der Verschollene« verzweifelt, hatte immer wieder versucht, ihn zu einem Ende zu bringen und die Arbeit daran schließlich abgebrochen. Nur sehr wenige seiner Werke hat Kafka als so weit abgeschlossen angesehen, dass er sie zur Veröffentlichung freigab. Darunter sind die Erzählungen »Die Verwandlung«, »Das Urteil«, »In der Strafkolonie«, das erste Kapitel des Romans »Der Verschollene« mit dem Titel »Der Heizer« und die Türhüterlegende aus dem Prozess. Demgegenüber steht das wesentlich umfangreichere, unvollendete Werk. Muss man Kafka deshalb als gescheiterten Schriftsteller ansehen? Der Kafka-Biograf Peter André Alt: Kafkas Aufmerksamkeit galt weniger dem Werk als dem Schreiben, der Logik der Produktion. Zwar kannte er den Selbstgenuss, den die Veröffentlichung eines eigenen Textes bedeutete, jedoch wurde er überwogen durch die Ekstase, die der Entstehungsvorgang selbst auslöste. Diese Gewichtung schlägt sich in der latent fragmentarischen Struktur seiner Prosa nieder. Sollte man daraus nun voreilig schlussfolgern, für Kafka sei der Weg das Ziel gewesen, so stellt der Dichter dies in einem Aphorismus in Frage. Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg. Was wir Weg nennen, ist Zögern. Lebenslauf. Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag als Sohn des Kaufmanns und Galanteriewarenbesitzers Hermann Kafka und seiner Frau Julie geboren. Auf Franz folgten, nachdem zwei weitere Söhne kurz nach der Geburt gestorben waren, die drei Schwestern, Elli, Walli und als letzte die 9 Jahre jüngere Ottla. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums studierte Kafka Jura und nahm nach seiner Promotion eine Stelle als Jurist bei der Arbeiterunfallversicherung an, bei der er bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung beschäftigt blieb. Noch während seines Studiums kam es 1902 zur ersten Begegnung zwischen Kafka und Max Brod. Max Brod, der unermüdliche Helfer. Auch Brod wurde in Prag geboren. Als ältester Sohn einer gut situierten jüdischen Familie, in der sich vor allem die Mutter intensiv mit Literatur, Malerei und Musik beschäftigte. Der sehr musikalische Brod erhielt früh Klavier- und Kompositionsunterricht und begann zu komponieren. Daneben begeisterte er sich für Literatur und schrieb Prosatexte. Bereits 1908 veröffentlichte der 24-Jährige einen expressionistischen Roman, der ihn in Literaturzirkeln berühmt machte. Nach einer Begegnung mit Martin Buber wandte sich Brod verstärkt dem Judentum und dem Zionismus zu. Was Max Brod besonders auszeichnete, waren seine Begeisterungsfähigkeit für die literarischen und musikalischen Arbeiten anderer und die Hingabe, mit der er sich um deren Publikation und Bekanntwerdung kümmerte. Daneben war Max Brod ein äußerst produktiver Schriftsteller, der bis ins hohe Alter, er starb 1968 mit 84 Jahren, schrieb und publizierte. In seiner Extrovertiertheit, seinem Selbstbewusstsein, seiner nachdrücklichen Werbung für eigene und die Werke anderer, aber auch in seinem literarischen Geschmack unterschied sich Max Brod sehr deutlich von Franz Kafka. Dennoch dauerte ihre Freundschaft bis zu Kafkas Tod 1924. Erste Werke. Kafka versuchte sich an einem Doppelleben aus Büroarbeit und eigenem literarischen Schreiben. Immer wieder musste er den Schreibprozess unterbrechen, da ihm nur die Zeit nach den Stunden im Büro für seine Manuskripte blieb. Wenn es nicht gelang, ein Werk in einem Zug zu schreiben, zog sich die Arbeit am Text oft sehr in die Länge oder wurde nicht beendet. Um die Publikation seiner Texte kümmerte sich Kafka kaum. Es war Max Brod, der die Kontakte zu Verlagen und Zeitschriften herstellte. Fast alles, was Kafka veröffentlicht hat, ist ihm von mir mit List und Überredungskunst abgenommen worden. Die früheste Erzählung, die von Kafka erhalten geblieben ist, Beschreibung eines Kampfes, entstand zwischen 1904 und 1907. Darauf folgte, ursprünglich als Roman geplant, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Doch die Romanform gab Kafka wieder auf. Er fürchtete, an der großen epischen Form zu scheitern. Der Roman ist mein Fluch, wie ich sehe. Was soll ich machen? Daher schrieb er bis 1912 nur kurze Texte. Dann aber wagte er sich an ein großes Romanprojekt und begann mit der ersten Fassung des Romans »Der Verschollene«, später von Max Brod »Amerika« betitelt. Es ist der erste der drei Romane, die Kafka nicht vollendete. Der Weg zum Prozess. Kafka und Felice. Am Abend des 13. August 1912 lernt Kafka bei seinem Freund Max Brod Felice Bauer kennen, eine für die damalige Zeit ungewöhnlich selbstständige, berufstätige Frau. In einem seiner Notizhefte hielt Kafka fest: Fräulein F.B. Als ich am 13. August zu Brod kam, saß sie bei Tisch und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Ich war auch gar nicht neugierig darauf, wer sie war, sondern fand mich sofort mit ihr ab. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an. Als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil. Die Beziehung zu Felice Bauer, die erste ernste Beziehung Kafkas zu einer Frau, dauerte 5 Jahre, führte zu 2 Verlobungen und 2 Entlobungen. In ihrem Verlauf schrieb Kafka über 500 Briefe und Postkarten an Felice und erschuf in dieser Zeit mehrere seiner bedeutendsten Werke. Der Kontakt mit Felice setzte produktive Kräfte in Kafka frei. Am 22. September 1912, 6 Wochen nach ihrem ersten Zusammentreffen und 2 Tage nach seinem ersten Brief an sie, schrieb er in einem bis dahin nicht gekannten Akt der Konzentration und Kreativität in nur einer Nacht die Erzählung »Das Urteil«. Diese Geschichte »Das Urteil« habe ich in der Nacht vom 22. bis 23. von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gesagt werden kann. Wie für alle, für die fremdesten Einfälle, ein großes Feuer bereitet ist, in dem sie vergehen und auferstehen. Wie das Dienstmädchen zum ersten Male durchs Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder. Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. Kafka wusste um den Wert seines Textes. Er wusste, welch hohe Meisterschaft des Erzählens er mit ihm erreicht hatte. Er wusste aber auch, welche Bedingungen er für sein Schreiben brauchte, vollständige Ruhe, Einsamkeit, Freiheit von jeglichen Verpflichtungen. Für größere Projekte als eine Erzählung waren diese Voraussetzungen nur schwer oder gar nicht zu erfüllen. Um die Ruhe zum Schreiben zu finden, verordnete sich Kafka einen äußerst strengen Stundenplan, den er Felice in einem Brief darlegte. Seit 1,5 Monaten ist meine Zeiteinteilung die folgende. Von 8 bis 2 oder 2 1/3 Büro, bis 3 oder 3:30 Mittagessen, von da ab schlafen im Bett bis 7:30, dann 10 Minuten Turnen, nackt bei offenem Fenster, dann 1 Stunde spazieren gehen, allein oder mit Max oder mit noch einem anderen Freund, dann Nachtmahl innerhalb der Familie, dann 10:30, oft wird aber auch sogar 11:30, niedersetzen zum Schreiben und dabei bleiben, je nach Kraft, Lust und Glück, bis 1, 2, 3 Uhr, einmal auch schon bis 6 Uhr früh. Trotz dieses Plans gelang es ihm nicht, ein einziges seiner großen Romanprojekte zu vollenden. Wenige Tage nach dem produktiven Höhenflug der Urteilerzählung beginnt er mit der Niederschrift des 1. Kapitels des Romans »Der Verschollene«, das er später unter dem Titel »Der Heizer« als eigenständige Erzählung veröffentlichte. Darauf folgt dann im November und Dezember 1912 eine seiner bekanntesten Erzählungen, »Die Verwandlung«. Neben diesen literarischen Arbeiten schreibt Kafka fast täglich, oft mehrmals am Tag, zum Teil sehr lange Briefe an Felice. Felice und Kafka. Es ist ein furchtbares, schmerzhaftes Hin und Her, das die Beziehung dieser so ungleichen Menschen bestimmt. Im März 1913 fährt Kafka nach Berlin und sieht Felice zum ersten Mal nach ihrer Begegnung in Prag wieder. Im Juni 1913 macht er Felice einen Heiratsantrag, den sonderbarsten aller Heiratsanträge, wie Elias Canetti ihn nannte. Er führt ihr plastisch vor Augen, was für große Nachteile sie durch eine Ehe mit ihm hätte. Du würdest einen kranken, schwachen, ungeselligen, schweigsamen, traurigen, fast hoffnungslosen Menschen gewinnen, dessen vielleicht einzige Tugend darin besteht, dass er dich liebt. Als Felice seinen Antrag dennoch annimmt, zieht er sich sofort zurück. Denn ihm ist klar, dass eine Ehe sein Schreiben, sein Leben für die Literatur unmöglich machen würde. Das Projekt Ehe scheint zunächst gescheitert. Dann aber, an Ostern 1914, reist er nochmals nach Berlin und verlobt sich mit Felice. Es wird nun ernsthaft nach einer Wohnung in Prag gesucht. Felice gibt ihre Stelle auf und im Juni 1914 findet in Berlin die offizielle Verlobung statt. In sein Tagebuch schreibt er darüber: »War gebunden wie ein Verbrecher. Hätte man mich mit wirklichen Ketten in einen Winkel gesetzt und Gendarmen vor mich gestellt und mich nur auf diese Weise zuschauen lassen, es wäre nicht ärger gewesen.« Im Juli plant Kafka einen Urlaub an der Ostsee, allein, ohne Felice. Auf dem Weg dorthin macht er in Berlin Station. Am 12. Juli 1914 kommt es im Berliner Hotel Askanischer Hof zu einer Unterredung zwischen Felice und Kafka in Anwesenheit 3 Freunde und Verwandter. Bei der gerichtsartigen Auseinandersetzung wird Kafka mit Briefen konfrontiert, die er an Felices engste Freundin geschrieben hatte und in denen er gezweifelt hatte, dass eine Ehe mit Felice die richtige Entscheidung sei. Kafka, der Angeklagte, schweigt vornehmlich. Felice als Anklägerin trägt die Anklagepunkte vor. Die Verlobung zwischen dem ungleichen Paar wird aufgelöst. Kafka notiert später: »Der Gerichtshof im Hotel. Das Gesicht F's. Sie fährt mit den Händen in die Haare, gähnt, rafft sich plötzlich auf und sagt gut durchdachtes, lang bewahrtes, feindseliges. Bei den Eltern vereinzelte Tränen der Mutter. Ich sage die Lektion auf. Sie geben mir recht. Es lässt sich nichts oder nicht viel gegen mich sagen. Teuflisch in aller Unschuld.« Der Prozess. Ende Juli 1914 kehrt Kafka nach Prag zurück. In dieser großen Zeit macht Europa politisch aufregende Wochen durch. Am 28. Juli Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien, am 1. August Kriegserklärung von Deutschland an Russland. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. In diesen Wochen erlebt Kafka seine bisher produktivste Phase. Zunächst beginnt er mit der Arbeit an seinem 2. Roman »Der Prozess«. »Ich schreibe seit ein paar Tagen. möchte es sich halten. So ganz geschützt und in die Arbeit eingekrochen, wie ich es vor 2 Jahren war, bin ich heute nicht. Immerhin habe ich doch einen Sinn bekommen. Mein regelmäßiges, leeres, irrsinniges, junggesellenmäßiges Leben hat eine Rechtfertigung. Ich kann wieder ein Zwiegespräch mit mir führen und starre nicht so in vollständige Leere. Nur auf diesem Wege gibt es für mich eine Besserung. 15. August 1914. Bei diesem großen Projekt geht Kafka anders, vorsichtiger vor als bei dem vorangegangenen, unvollendeten Roman »Der Verschollene«. Roland Reuss. Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehörte vor allem zu versuchen, Anfang und Ende parallel niederzuschreiben. Es sollte erst gar nicht die Gefahr entstehen, bei der Expedition im Ungewissen stecken zu bleiben. Zu diesem Zweck wurde der Strom des Schreibens vom Ende her gleich zu Beginn der Niederschrift eingedämmt. Der Prozess ist somit das einzige Romanfragment Kafkas, dessen Geschichte in einem ersten, unredigierten Schreibakt zumindest vorläufig abgeschlossen wurde. Obwohl oder vielleicht gerade weil Kafka auf ein bekanntes Ende hinschreiben musste, blieb der Roman unvollendet. Ob dieses Verfahren tatsächlich dazu geeignet war, die kafkasche Schreibpraxis zu disziplinieren, kann jedoch bezweifelt werden. Die Abschließung gegenüber außen führte nämlich sogleich zu Problemen der Binnenstruktur. Nun wirkte sich der erzeugte Rückstau negativ auf den Schreibprozess aus. Wann genau Kafka mit dem Schreiben begann, wissen wir nicht. Es muss gegen Ende Juli, Anfang August 1914 gewesen sein. Am 1. September berichtet er jedoch schon von Schwierigkeiten. In gänzlicher Hilflosigkeit, kaum 2 Seiten geschrieben. Ich bin heute sehr stark zurückgewichen, trotzdem ich gut geschlafen hatte. Gleichzeitig schreibt er an anderen Geschichten, so der unvollendet gebliebenen Erzählung Erinnerungen an die Kaldabahn. Mit solchen Hoffnungen angefangen und von allen 3 Geschichten zurückgeworfen. Heute am stärksten. Kafka schrieb nicht nur an verschiedenen Geschichten, sondern auch innerhalb des Prozessfragments an verschiedenen Kapiteln gleichzeitig. Er erzählte den Roman nicht linear, sondern bewegte sich frei zwischen den thematischen Abschnitten, wobei er sich von seinem Erzählfluss treiben lassen konnte. Stockte der, konnte er zu einem anderen Kapitel wechseln und dort weiterschreiben, ohne sich um die Fertigstellung des Vorhergeschriebenen zu kümmern. Diese für ihn ungewöhnliche Arbeitsweise macht es unmöglich, die einzelnen Arbeitsschritte chronologisch nachzuzeichnen. Roland Reuss. Die Produktionsweise Kafkas ist im Fall der Prozessüberlieferung zu komplex. Die intendierten Einheiten sind im Prozess ihrer Hervorbringung zu sehr in und miteinander verflochten, als dass die nachträgliche Unterwerfung unter eine lineare Chronologie ihr gerecht werden könnte. Neben der Arbeit am Prozess schreibt er die Erzählung »In der Strafkolonie« und ein Kapitel des Romans »Der Verschollene«. Ab Ende Oktober klingen die Eintragungen in seinen Notizheften düster. Fast vollständiges Stocken der Arbeit. Das, was geschrieben wird, scheint nichts Selbstständiges, sondern der Widerschein guter früherer Arbeit. Im November wird es noch schlimmer. Vollständiges Versagen bei der Arbeit. Und es ist nicht einmal Versagen. Ich sehe die Aufgabe und den Weg zu ihr. Ich müsste nur irgendwelche dünne Hindernisse durchstoßen und kann es nicht. Im Januar 1915 kommt die Arbeit am Prozess zum Erliegen. Fast unfähig, den Prozess fortzusetzen. Und am 20. Januar 1915? Ende des Schreibens. Wann wird es mich wieder aufnehmen? Roland Reuss schreibt dazu. Die Forschung zum Prozess hat sich durch diese relativ genaue Datierung bis heute dazu verleiten lassen, mit dem 20. Januar 1915 die Arbeit Kafkas an seinem Roman überhaupt für beendet zu erklären. Die Untersuchung der überlieferten Materialien wird jedoch eine solch weitreichende These kaum zulassen. Denn es ist ganz offensichtlich, dass Kafka zu einem späteren Zeitpunkt, mangels Dokumenten kann er noch nicht einmal vage angegeben werden, die Manuskripte noch einmal zur Hand genommen haben muss und mit einer ersten Redaktion begann. Der 20. Januar 1915 kann daher nur den Zeitpunkt des Abbruchs einer ersten Niederschrift angeben. Wann Kafka die Arbeit am Prozess überhaupt aufgab, ist derzeit nicht zu ermitteln. Lebenslauf 2. Im Juli 1916 trifft sich Kafka in Marienbad ein weiteres Mal mit Felice. Diesmal kommen sie sich wirklich näher, In der neutralen Umgebung ohne die Familien im Hintergrund ist Felice frei und gelöst. Die beiden entschließen sich, es noch einmal miteinander zu versuchen. Aber bevor das Modell eines gleichberechtigten Zusammenlebens zweier berufstätiger Partner ausprobiert werden kann, erleidet Kafka in der Nacht vom 12. zum 13. August 1917 einen Blutsturz. Lungentuberkulose wird diagnostiziert. Nun beendet Kafka die Beziehung zu Felice endgültig. Vom Ausbruch der Krankheit bis zu seinem Tod bleiben Kafka weniger als 7 Jahre. In diesen Jahren beginnt er seinen 3. großen Roman, Das Schloss, den er ebenso wie die vorangegangenen nicht vollendet. Es entstehen zahlreiche Aphorismen und Prosaskizzen. Er verlobt und entlobt sich mit der Tochter eines Synagogenküsters. Er lernt die tschechische Schriftstellerin und Übersetzerin Milena Jesenská-Pollak kennen, mit der ihn zunächst eine große Leidenschaft, später eine bis zu seinem Tod dauernde Freundschaft verbindet. Er zieht schließlich sogar fort aus Prag nach Berlin, wo er mit Dora Diamant, der Gefährtin seiner letzten beiden Lebensjahre, zusammenwohnt. Im Frühjahr 1924 verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Zur Lungentuberkulose kommt eine Tuberkulose des Kehlkopfs hinzu, die Schlucken und Sprechen schmerzhaft und schließlich unmöglich macht. Am 3. Juni 1924 stirbt Franz Kafka, einen Monat vor seinem 41. Geburtstag, in einem Sanatorium in der Nähe von Wien. Der Herausgeber, oder? Ich werde doch deinen Prozess auf eigene Faust zu Ende schneidern. Max Brod besprach nach Kafkas Tod sofort mit den Angehörigen, wie die nachgelassenen Schriften veröffentlicht werden sollten. Mehrere Verlage bewarben sich um die Rechte, darunter der Rowohlt und der S. Fischer Verlag. Brod stellte allerdings für die Angehörigen und Kafkas Lebensgefährtin Dora Diamant hohe Forderungen, die nur der Verlag Die Schmiede erfüllen wollte. Am 31. Juli 1924 schloss Max Brod einen Vertrag über die Herausgabe der Werke aus Kafkas Nachlass ab. Als erstes erschien 1925 Der Prozess. Brod wollte zeigen, wie er im Nachwort zu dieser Ausgabe schrieb, dass die eigentliche Bedeutung Franz Kafkas, den man bisher mit einigem Recht für einen Spezialisten, einen Meister der Kleinkunst halten konnte, in der großen epischen Form liegt. Um diesen Nachweis zu erbringen, gab Brod dem Roman den Anschein der Abgeschlossenheit. Er korrigierte Kafkas Orthographie, er löste Abkürzungen auf, er schrieb sogar Texte um und er ordnete die seiner Meinung nach fertigen Kapitel zu einer linear ablaufenden Geschichte. Eine, wie Roland Reuss bemerkt, editorisch kaum haltbare Anfangsentscheidung. Sein Vorgehen rechtfertigte Brod nachträglich so. Damals galt es, eine eigenwillige, befremdliche, nicht zur Gänze vollendete Dichtung zu erschließen. Es wurde daher alles vermieden, was das Fragmenthafte betont, die Lesbarkeit erschwert hätte. Als der Verlag Die Schmiede nicht mehr zahlen konnte, kündigte Brod den Vertrag und schloss mit dem früheren Kafka-Verleger Kurt Wolf ab. Bei ihm erschien 1926 Das Schloss und ein Jahr später Der Verschollene unter dem Titel Amerika. 1934, nachdem auch der Verleger Wolf aufgegeben hatte, wurde Brod mit dem Verlag des jüdischen Warenhausbesitzers Salman Schocken einig. In der Ausgabe der sämtlichen Werke des Schocken-Verlags erschien 1935 eine neue Edition von Der Prozess. Mit der Bearbeitung von 1925 hatte Brod sein Ziel, den Roman als geschlossenes Meisterwerk zu präsentieren, erreicht. In diese zweite Ausgabe von 1935 nahm er die fragmentarischen Passagen als Anhang auf. Rückblickend schrieb er, Kafka war weit davon entfernt, die definitive Form einiger seiner späteren Werke, namentlich der Romane und größeren Erzählungen, festgelegt zu haben. Daher war es berechtigt, selbst das von ihm Gestrichene zu publizieren, wenn es wertvoll war oder wenn es den Zusammenhang überhaupt erst herstellte. Am Anfang der Publikationsarbeit aber hätte ein Gewirr von Fußnoten, Lesarten die Ausgabe unlesbar gemacht. Ich musste froh sein, dass es mir überhaupt gelang, nach großen Mühen und umfangreichen Briefwechseln die einzelnen Nachlassbände zum Druck zu befördern. Erste Rezeption. Im April 1935 wurden Druck und Verkauf von Kafkas Werken in Nazi-Deutschland verboten. Sie wurden auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums der Reichsschrifttumskammer gesetzt. Während die Kafka-Rezeption in Deutschland nahezu abbrach, nur eine sehr kleine Minderheit las Kafka auch während des Krieges, wurde er in anderen Ländern erst bekannt, dann berühmt. Der Prozess erschien 1933 in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich und Italien, 1937 in England und den USA. Schon früh regte der Prozess Künstler zu Bearbeitungen an. Im Oktober 1947 wurde eine Theaterfassung von André Gide und dem Schauspieler und Regisseur Jean-Louis Barrault im Pariser Théâtre Marigny uraufgeführt. 4 Jahre später, 1951, wurde der Roman von Ernst Schnabel als Hörspiel eingerichtet. Der Sprecher war Gustav Gründgens. Schnabel und Gründgens griffen sehr stark in den Text ein, wie Schnabel berichtete. Wir schrieben den Roman um. Aus K. wurde ein Ich ohne Namen, aus dem Bericht eine Konfession. Nur in den Zwischentexten, welche die ausgewählten Romanszenen zu überbrücken hatten, blieb das Siegel K. erhalten. Ein Versuch, die Distanz, die zwischen dem Schauspieler und der gespielten Figur besteht, in der Marginalie abzustecken. Gründgens Lesung des Prozess ist einer seiner sehr wenigen, wenn nicht sein einziger notierter Auftritt ohne Gegenspieler und ohne reagierendes Auditorium. Sie ist ein Zeugnis seiner einsamsten Rolle. Dem Zuhörer tritt ein K. gegenüber, nervös, jeder Selbstgewissheit beraubt. Die wohl berühmteste Bearbeitung des Romans stammt von Orson Welles, dessen Film The Trial 1963 Premiere hatte. Auch Welles unternahm entscheidende Eingriffe. So stellte er die Türhüterlegende an den Anfang des Films. Die Legende vor dem Gesetz wird von Welles selbst gelesen. Sie ist mit düsteren Holzschnitten bebildert, der Prolog des Films. Man sagt, die Logik dieser Geschichte ist die Logik eines Traums. Eines Albtraums. Mit diesem Satz leitet Welles vom Prolog zum Beginn der Filmhandlung über und man sieht, wie K., gespielt von Anthony Perkins, in seinem Bett aus einem Traum erwacht. Auch Kafkas Romankapitel Ende veränderte Welles vollkommen. In seiner Fassung wird K. nicht durch die Henker hingerichtet, sondern von ihnen in eine Grube geführt, aus der die Henker wieder hinausklettern, während K. ihnen zuruft: »You have to kill me.« Die Henker werfen Sprengstoff in die Grube, aber noch vor der Explosion gelingt es K., den Sprengstoff wieder zurückzuwerfen. Auf das irre Lachen K.s folgen eine Explosion und ein riesiger Rauchpilz. Musik, Abspann. In Kafkas Fragment dagegen nimmt K. seinen Tod völlig passiv hin. »Wie ein Hund«, sagte er. »Es war, als sollte die Scham ihn überleben.« Für Welles war K.s letzte Bemerkung nur ein Gewimmer. Ich habe einfach das Gewimmer durch einen Riesenknall ersetzt. Der Film basiert nicht auf dem Roman, er wurde inspiriert von dem Roman. Es klingt vielleicht etwas aufgeblasen, aber ich fürchte, es ist und bleibt ein Welles-Film. Die Rettung der Manuskripte. Zurück ins Jahr 1939. In Prag saß Max Brod mit den Handschriften Kafkas und sah die politische Entwicklung mit großer Besorgnis. Er versuchte, über Thomas Mann in die USA zu flüchten und den Kafka-Nachlass einer Universität anzubieten. Aber der Versuch misslang. Brod entschied sich, nach Palästina, damals britisches Mandatsgebiet, zu emigrieren. Es war für die Juden in Prag ungeheuer schwer, die nötigen Papiere, Stempel und Unterschriften zu bekommen, um nach Palästina ausreisen zu können. Als Brod endlich alles beisammen hatte, gelang es ihm, mit einer Gruppe anderer jüdischer Exilanten am 14. März 1939 in buchstäblich letzter Minute Prag zu verlassen, wie er in seiner Autobiografie »Streitbares Leben« schildert. In der Nacht, in der die Deutschen den Rest der Tschechoslowakei okkupierten, verließen wir wunderbarerweise genau mit dem letzten Zug, der überhaupt noch vom freien Gebiet abging, unser altes Heimatland. Unmittelbar hinter uns wurde die Grenze gesperrt. die Flucht gegenüber Galizien zum rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza, von dort mit dem Schiff durch die Dardanellen und das Ägäische Meer nach Tel Aviv. Auf diesem Weg kamen in Max Broths Koffer die handschriftlichen Manuskripte Franz Kafkas nach Palästina. Max Broth in Israel. In Palästina, seit 1948 Israel, musste der inzwischen 54-jährige Broth neu anfangen. Zunächst nahm er bei einem Lehrer Hebräisch Unterricht. In seinem Studio lernte ich Ilse Esther Hoffe kennen, die sich allzu bescheiden immer nur meine Sekretärin nennt, die aber mehr war und ist, meine schöpferische Mitarbeiterin, meine strengste Kritikerin, Helferin, Verbündete, Freund. Es war die für den weiteren Verbleib der Prozesshandschrift und anderer Dokumente von Kafka und Broth entscheidende Begegnung. Auch die 1906 geborene Ilse Esther Hoffe war aus Prag nach Palästina geflüchtet, mit ihrem Mann und der damals 5-jährigen Tochter Eva, später hebräisiert zu Hava. Mit den Hoffes verband Broth, dessen Frau 2 Jahre nach der Emigration starb, eine enge Freundschaft. Vor allem Esther gegenüber war er so dankbar, dass er ihr 1945 das Kostbarste schenkte, was er besaß. Diejenigen der Kafka-Papiere, die er als seinen Besitz ansah. Nicht alles, was Broth gerettet hatte, gehörte ihm auch. Den Prozess hatte er von Kafka als Geschenk erhalten, aber die übrigen Romanfragmente und Erzählungen gehörten den Kafka-Erben, und das waren die 4 Nichten Kafkas, die den Krieg überlebt hatten. Die 3 Schwestern Kafkas waren in den Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Chelmno umgebracht worden. Seine Schenkung an Esther Hoffe von 1945 bestätigte Broth 7 Jahre später noch einmal. Liebe Esther, bereits im Jahre 1945 habe ich dir alle Manuskripte und Briefe Kafkas, die mir gehören, geschenkt. Der Prozess um den Nachlass. Dieser Akt der Schenkung wirft viele Fragen auf. Broth schenkte Esther Hoffe die Papiere bereits 1945. Da kannte er sie gerade einmal 5 Jahre. Es handelt sich bei der Schenkung nicht um ein Erbe, das man vermacht, wenn man sich dem Tod nahe fühlt. Broth verschenkte die Kostbarkeit 23 Jahre vor seinem Tod. Angesichts der problematischen Rettung der Papiere, angesichts der Schwierigkeit überhaupt von Kafka Manuskriptblätter zu erhalten, angesichts des Wunsches von Kafka alles vernichtet zu sehen, angesichts des literaturwissenschaftlichen und historischen Werts der Dokumente, fragt man sich, warum Broth diese Papiere verschenkte. Eine Frage, die man nicht wird beantworten können, solange Broths Tagebücher und Briefe noch unter Verschluss liegen. Und auch dann ist es nicht gesagt, dass man das Motiv für diesen Schenkungsakt je wird verstehen können. Jedenfalls legte Broth damit den Grundstock für all die Verwicklungen und Verwirrungen, die den Kafka-Nachlass seither begleiten. Max Broth hatte die Papiere zwar vor den Nationalsozialisten und dem Zweiten Weltkrieg gerettet, das Israel der 50er Jahre aber war ein unruhiger, gefährdeter Aufbewahrungsort, ein Land im Krieg. 1956 brach die Suez-Krise aus, ein bewaffneter Konflikt zwischen Ägypten auf der einen, einer Allianz aus Großbritannien, Frankreich und Israel auf der anderen Seite. Max Broth musste die Papiere erneut in Sicherheit bringen, zuerst in das Archiv seines Verlegers Schocken, dann in die Schweiz in einen Banktresor in Zürich. Nun teilt sich die Geschichte des Nachlasses in 2 Stränge. Der Oxford-Strang. Im Auftrag der Erben von Franz Kafka, seiner 4 Nichten, holte der britische Literaturwissenschaftler Malcolm Pasley die Papiere 1961 von Zürich nach Oxford, wo sie seither in der Bodleian Library aufbewahrt werden. Dieser Nachlass umfasst etwa 3/4 der Texte Kafkas, darunter die Romanfragmente »Das Schloss« und »Der Verschollene«, Erzählungen, Aphorismen, die von Broth Tagebücher genannten Notizenhefte, Reisetagebücher, Arbeitsbücher. Die Kafka-Erbinnen stellten diesen Nachlass der Bodleian Library zur Verfügung. Die Übergabe der Manuskripte von Schocken und Broth an die Erbinnen verlief nicht reibungslos. Marianne Steiner, Tochter von Walli Kafka, berichtete in einem Dokumentarfilm, dass sie einen jahrelangen Briefwechsel mit dem Verleger Schocken führen musste, um an das Erbe zu gelangen. Ilse Esther Hoffe als Nachlassverwalterin. Der andere Strang besteht aus der Geschichte der Max Brod bzw. Frau Hoffe gehörenden Kafka-Papiere und des Brod-Nachlasses. Diese Geschichte, die auch den Verbleib des Prozessfragments betrifft, gestaltet sich noch wesentlich undurchschaubarer und komplizierter als die des Oxford-Strangs. Nachdem ein großer Teil der Kafka-Papiere nach Oxford gelangt war, verblieb in Zürich der kostbarste Besitz von Max Brod und Ilse Esther Hoffe, das Manuskript des Romanfragments »Der Prozess«. Andere Papiere wurden von Brod und Hoffe in Israel aufbewahrt. 1961 setzte Brod sein Testament auf und legte fest, dass alle Teile seines Nachlasses an Hoffe übergehen sollen. Sie soll aber verpflichtet sein, Vorsorge zu treffen, dass nach ihrem Tode ihren Erben zwar die materiellen Rechte weiterhin zustehen sollen, dass aber die Manuskripte, Briefe und sonstigen Papiere und Urkunden der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem oder der staatlichen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland zur Aufbewahrung übergeben werden sollen. Falls Frau Ilse Esther Hoffe zu ihren Lebzeiten nicht anderweitig über sie verfügt hat. Frau Hoffe hat zu bestimmen, welche der hier aufgezählten Institutionen gewählt wird. Es war also durchaus Brods Absicht, dass sein Nachlass in einer wissenschaftlichen Institution aufbewahrt werde und nicht dauerhaft in Privatbesitz verbleibe. Am 20. Dezember 1968 starb Max Brod in Tel Aviv im Alter von 84 Jahren. Ilse Esther Hoffe hatte nun mit einem sehr komplexen und wertvollen Schatz umzugehen, eine Aufgabe, auf die sie nicht vorbereitet war und die sie offensichtlich überforderte. Zudem war sie in dem Zwiespalt, dass sie einerseits als Nachlassverwalterin im Dienst der Literaturwissenschaft handeln sollte, andererseits auch für das materielle Wohlergehen ihrer Familie sorgen musste. 6 Jahre nach Brods Tod ließ Esther Hoffe ihren Besitz gerichtlich bestätigen. Im Bewusstsein, dass ihr die Kafka-Papiere gehören, begann sie damit, einzelne Blätter zu verkaufen. Bereits 1974 ließ sie 22 Briefe und 10 Postkarten von Kafka an Brod versteigern und erhielt dafür 90.000 D-Mark. Im Juli desselben Jahres kam es zu einem spektakulären Zwischenfall auf dem Flughafen von Tel Aviv. Esther Hoffe wurde unter dem Verdacht festgenommen, sie wolle Handschriften ins Ausland schmuggeln. Dies verbietet das Archivgesetz von 1955. Kleiner Exkurs zu Israels Archiven und dem israelischen Archivgesetz. Der israelische Staatsarchivar. Die Archive Israels unterscheiden sich von den meisten anderen Nationalarchiven. Sie sind die Archive eines Volkes, das in seine Heimat zurückkehrte und Aufzeichnungen aus der Diaspora mitbrachte, einschließlich solche aus Gemeinwesen, die zerstört wurden. Das Archivgesetz wurde 1955 verabschiedet. Es legt fest, dass Aufzeichnungen, die sich in Privatbesitz befinden und die für das jüdische Volk von Bedeutung sind, nicht ins Ausland gebracht werden dürfen, ohne dass der Staatsarchivar sie vorher begutachtet und kopiert hat. Archivarisches Material ohne die Erlaubnis des Staatsarchivars außer Landes zu bringen, ist ein kriminelles Vergehen. Dieses Gesetz wird verständlich angesichts der besonderen Bedingungen, unter denen das jüdische Volk jahrhundertelang leben musste. Ohne einen eigenen Staat, oft ohne jegliche Sicherheit für das eigene Gut, ja nicht einmal das eigene Leben, konnte das jüdische Volk nicht auf Archive zurückgreifen, in denen Dokumente der eigenen Kultur über die Jahrhunderte aufbewahrt wurden. Nach der Gründung eines eigenen Staates sah es Israel daher als vornehmliche Aufgabe an, kulturgeschichtliche und politische Dokumente zu bewahren. Als Ilse Esther Hoffe auf dem Flughafen festgehalten wurde, hatte sie 6 Umschläge mit Kafka-Briefen bei sich. Es handelte sich aber um Kopien, nicht um die Originale. Gegen das Gesetz hatte sie damit nicht verstoßen. Die Rolle von Ilse Esther Hoffe als Nachlassverwalterin ist äußerst zwiespältig. Laut Klaus Wagenbach, Verleger und Kafka-Biograf, wachte Esther Hoffe eifersüchtig über ihren Besitz. Wagenbach erinnerte sich an einen Besuch bei Brod in den 50er Jahren. Er musste mir das Material heimlich zeigen, aus Angst, dass Hoffe es herausfindet. Ganz anders dagegen die Erinnerung des Literaturwissenschaftlers und Bibliothekars Paul Rabe, der Max Brod in den 60er Jahren in Tel Aviv besuchte. Ich kam am Tag nach meiner Ankunft zum ersten Mal zu Max Brod. Wir hatten uns schon am Abend zuvor im Familienkreis bei Frau Hoffe, der unermüdlich tätigen Helferin Brots, wiedergesehen. Man nahm mich freundlich und mit einer charmanten österreichischen Liebenswürdigkeit auf. Eines Tages brachte Brot einige Mappen mit Notizen von und über Kafka. Ich blätterte in den Papieren. Plötzlich fielen mir zwei Zettel von Kafkas Hand entgegen. Die Testamente. Eine der beiden Notizen ist eines der ergreifendsten Zeugnisse Kafkas. Und Paul Raabe hielt Kafkas sogenannten Bleistiftzettel in Händen, mit den Anweisungen an seinen Freund Max Brot. Alles dieses ist ausnahmslos zu verbrennen. Und dies möglichst bald zu tun, bitte ich dich. Franz. Zumindest Raabe gegenüber war Ilse Esterhoffe offen. Inwieweit und warum sich ihr Verhalten nach dem Tod Brots 1968 veränderte, wissen wir nicht. Ab und an tauchten in den nächsten Jahren bei Auktionen Kafka-Blätter auf. Die größte Versteigerung fand 1988 statt. Das Herzstück aus Hoffes Besitz wurde angeboten, die Originalhandschrift des Romanfragments »Der Prozess«. Am 17. November 1988 fand bei Sotheby's in London die Versteigerung statt. Neben dem Buchhändler Heribert Tenschert boten zwei weitere Interessenten mit. Den Zuschlag erhielt Tenschert für einen Preis von rund 2 Millionen Dollar, der bis dahin höchste Preis, der je für ein Manuskript des 20. Jahrhunderts bezahlt wurde. Geldgeber waren die Bundesregierung, die Kulturstiftung der Länder, das Land Baden-Württemberg und private Institute. Und so kam die Handschrift von Kafkas Prozess in das Literaturarchiv Marbach. Ein unendlicher Prozess. Am 2. September 2007 stirbt in Tel Aviv Ilse Esterhoffe im Alter von 101 Jahren. Der Nachlass geht auf ihre beiden Töchter über, Eva Hoffe und Ruth Wiesler. Ilse Esterhoffe hatte jahrelang das Marbacher Literaturarchiv als geeigneten Ort für den Nachlass angesehen, doch ihre Tochter Eva hatte sich dagegen gewehrt, die Papiere der beiden jüdischen Autoren Brot und Kafka nach Deutschland zu geben. Nach dem Tod ihrer Mutter musste die inzwischen über 70-jährige Tochter einen geeigneten Aufenthaltsort für den Nachlass finden und war schließlich überzeugt, dass er in Marbach am besten aufgehoben wäre, zum Wohle der Manuskripte, aber auch am lukrativsten für ihre Familie. Doch inzwischen waren in Israel immer mehr und lautere Stimmen zu hören, die es für unverantwortlich hielten, den Nachlass außerhalb Israels aufzubewahren. Ab Juli 2008 erschienen in der israelischen Zeitung Haaretz Artikel, in denen berichtet wurde, dass in einem Wohnhaus in Tel Aviv eine alte Dame lebe, nämlich Eva Hoffe, die im Besitz des gesamten Nachlasses von Max Brot und eines Teilnachlasses von Franz Kafka sei und die keinerlei Anstalten mache, die unendlich wertvollen Dokumente einem israelischen Archiv oder einer Bibliothek zu überlassen. Durch die Artikel wurde eine immer größer werdende Öffentlichkeit in Israel und im Ausland auf den Fall Hoffe aufmerksam. Im Sommer 2009 kam der Fall vor Gericht. Das Familiengericht in Tel Aviv verweigerte Eva Hoffe und Ruth Wiesler die Erbberechtigung für ihre Mutter. Damit verloren die Töchter den Zugang zu ihrem Erbe, das neben den Papieren auch aus sehr viel Geld besteht. Im Oktober 2009 verschärfte sich der Streit, als die israelische Nationalbibliothek das Archiv in Marbach zur Zurückgabe des Prozessoriginals aufforderte. Eine historische Ungerechtigkeit würde damit korrigiert, so Schmuel Haarneu, der Direktor der Nationalbibliothek. Der Direktor des Deutschen Literaturarchivs Ulrich Raulf sah das anders. Er berief sich darauf, dass das Manuskript rechtmäßig erworben wurde. Aber wurde es auch rechtmäßig verkauft? Das Familiengericht in Tel Aviv steht vor der schweren Aufgabe, die Besitzverhältnisse an den Kafka-Papieren und am Brotnachlass zu entwirren. Aber geklärt werden muss auch der Anspruch Israels, die Dokumente als nationales jüdisches Kulturgut zu bewahren. Kann man darüber tatsächlich vor Gericht streiten? Auf der juristischen Seite spricht das israelische Nationalarchiv den Hoffe-Schwestern das Recht ab, den Nachlass nach Deutschland zu verkaufen. Denn Brots letzter Wille, den Nachlass an ein Archiv zu geben, hatte Esther Hoffe nicht erfüllt. Auf einer anderen Ebene findet eine Auseinandersetzung statt, die hauptsächlich über die Feuilletons ausgetragen wird und in der um mehr gestritten wird als um den Aufenthaltsort von Papieren und Büchern. Wem gehört Franz Kafka? Die eine Seite sieht die Frage beantwortet dadurch, dass Kafkas Sprache Deutsch war, er also nach Deutschland gehöre. Der Kafka-Biograf Rainer Stach in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Literarisch fühlte sich Kafka der deutschsprachigen Moderne verpflichtet. Und daran änderten weder seine Hebräischübungen noch seine zeitweiligen Palästinaträume etwas, die ohnehin an der damaligen jüdischen Immigrationspolitik gescheitert wären, denn Tuberkulosekranke wurden fast ausnahmslos abgewiesen. Wer also darauf besteht, die nationale Karte zu spielen und Kafka trotz allem in einer der vielen zur Auswahl stehenden Schubladen unterzubringen, der muss damit rechnen, dass auch andernorts Ansprüche erhoben werden. Lässt sich Kafkas nationale Identität wirklich auf Reisepläne und Sprachübungen reduzieren? Um was es viel eher geht, bringt der amerikanische Schriftsteller Philip Roth in einem offenen Brief an die New York Times auf den Punkt, den er 1988 unter dem Eindruck der Versteigerung der Prozesshandschrift verfasste. Kafka schrieb in Deutsch, aber er war alles andere als ein Deutscher. Er war vor allem ein deutschsprachiger Bürger von Prag und der Sohn Prager Juden. Wenn er nicht 1924 gestorben wäre, sondern in den 1940er Jahren noch gelebt hätte, wäre er als Jude in Auschwitz ermordet worden. Seine drei Schwestern wurden von den Nazis verbrannt. Und es gibt wenig Grund zu glauben, dass der Autor des bedeutendsten Werkes der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts von dem deutschen Volk verschont worden wäre. Roth bedauert in diesem Brief, dass weder die Bodleian Library in Oxford noch die Hebräische Nationalbibliothek in Tel Aviv genug Geld aufbringen konnte, um das Manuskript zu ersteigern und der Welt die, wie Roth es nennt, düstere kafkaeske Ironie eines Verkaufs gerade nach Deutschland zu ersparen. Das sieht man in Deutschland völlig anders und wünscht sich nach dem Erwerb des Prozesskonvoluts nun auch den Brotnachlass. Noch einmal Rainer Stach. Marbach wäre sicher der richtige Ort für den Brotnachlass, weil man dort die Wissenschaftler und die Erfahrung hat im Umgang mit Kafka, Brot und der deutsch-jüdischen Literaturgeschichte. Dass die Hoffe-Töchter mit Marbach jetzt ernsthaft verhandeln, hat im israelischen Nationalarchiv irgendwelche Ressentiments oder Begehrlichkeiten geweckt. Dort jedoch fehlen für diese deutschsprachigen Texte aus dem einstigen Kulturraum zwischen Wien, Prag und Berlin die sprach- und milieukundigen Leute. Wie soll man diese Äußerung verstehen? War Israel gut genug, die jüdischen Emigranten mit ihren wertvollen Manuskripten vor den Nazis zu retten? Und sind nun deutsche Archive besser geeignet, diese Schätze zu erfassen und zu bewahren? Die Empörung in Israel war groß. Eine Reihe israelischer Wissenschaftler unterschrieb einen Aufruf der Internetzeitung Hagalil. Wir, Akademiker und Forscher, die sich mit der deutsch-jüdischen Geschichte befassen, sind entsetzt über die Art, wie die israelische akademische Welt in der deutschen Presse dargestellt wird, als ob wir weder Interesse noch das historische Wissen und sprachliche Können hätten, um das Max-Brod-Archiv zu erforschen. Und der Historiker Otto Dovkulka weist gegenüber der New York Times darauf hin, dass Israel sehr wohl in der Lage ist, Nachlässe aufzubewahren und nennt als Beispiele die Nachlässe von Albert Einstein, Stefan Zweig, Gershom Scholem, Walter Benjamin, Else Lasker-Schüler und Martin Buber. Als weiteren Punkt, der mehr für Deutschland als für Israel spräche, nennt Rainer Stach die unterschiedliche Kafka-Rezeption in den beiden Ländern. In Israel gibt es heute weder eine Kafka-Gesamtausgabe noch eine einzige Straße, die nach Kafka benannt wäre. Und suchen Sie Brot auf Hebräisch, müssen Sie ins Antiquariat gehen. Hier widerspricht der Zürcher Germanist Andreas Kilcher. Es stimmt nicht, dass Kafka in Israel missachtet wurde oder wird. Noch lange vor der Staatsgründung bemühten sich herausragende Intellektuelle um Kafka und legten den Grundstein für seine Weltgeltung. Er wurde früh und immer neu ins Hebräische übersetzt und erhielt so eine große Bedeutung auch in der modernen hebräischen Literatur. Und so gibt es in dem kafkaesken Nachlasslabyrinth immer wieder eine Wendung, eine Stellungnahme, eine Polemik, eine Bewertung, die alles in einem neuen Licht erscheinen lässt. Der Fall um Hoffe und den Brotnachlass ging im Sommer 2010 in die nächste Runde. Der oberste Gerichtshof Israels ordnete an, 10 Bankschließfächer von Eva Hoffe und Ruth Wiesler in Tel Aviv und Zürich zu öffnen. Die emeritierte Literaturprofessorin Ita Schedletzky wurde damit beauftragt, den Inhalt der Tresore wissenschaftlich zu erfassen. Dass sich im Nachlass tatsächlich noch unbekannte Werke Kafkas befinden, halten maßgebliche Kafka-Forscher für unwahrscheinlich. Dennoch, erst wenn das Ergebnis der Erfassung veröffentlicht ist, wird man wissen, um was in den letzten Jahren so heftig gestritten wurde. Dass der Prozess um den Prozess dann abgeschlossen sein wird, ist nicht zu erwarten. Das Ende dieses kafkaesken Politikums bleibt offen. Kafkas Prozess – Geschichte eines Fragments von Mira Alexandra Schnorr mit Beate Himmelstoß, Silvi Sperlich, Johannes Hitzelberger, Friedrich Schloffer, Fabian von Klitzing, Christian Baumann. Ton und Technik Susanne Herzig. Realisation Mira Alexandra Schnorr. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Herbert Kapfer.